Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was? Februar? Jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Es ist Montag, der 4. Februar 2019. Wir wollen auch heute wieder versuchen, Ihnen und uns selbst die Welt zu erklären, sie so zu beschreiben, wie sie ist, wie sie nicht sein dürfte und so, wie wir sie gerne hätten. Eine Welt, die der Philosoph Arthur Schopenhauer in zwei fundamentale Sätze fasste. Erstens, die Welt ist an sich Wille und zweitens, die Welt ist für mich Vorstellung. Auch heute werden wir die Scheinwerfer unseres Willens in die Dunkelheiten unserer Gesellschaft richten und eine Weile in ihre Abgründe schauen. Und wir werden dabei hier und da sogar ein fröhliches Liedchen pfeifen, um uns und ihnen Mut zu machen. Und wir werden uns vorstellen, wie herrlich es sein würde, wenn es allen gut ginge auf dieser Welt. Mein Name ist Detlef Jeskarz und ich bin hier für so ziemlich alles verantwortlich. Technik, Redaktion, Musikauswahl und gute Töne. Guten Tag. Buenos dias, bon dia. Welcome. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Vor 20 Jahren wurde Hugo Chavez am 2. Februar 1999 zum Präsidenten von Venezuela gewählt. Er sagte damals, unsere politischen Führer gehen von Gipfel zu Gipfel, aber unsere Völker gehen von Abgrund zu Abgrund. Was ist das jetzt für ein Land, dieses Venezuela? Diese Frage wird uns in der heutigen Sendung unter anderem beschäftigen. Ich geh mit mir von Ost nach Süd. Es invierno. Es invierno. En Niemandsland. Niemandsland. Nun ja, ganz so kalt wie diese Musik ist es heute nicht. Das Kalenderblatt vom heutigen 4. Februar. Aristoteles sagte einmal, bei den Barbaren stehen das Weib und der Sklave auf derselben Stufe. Am 4. Februar 1794 feierte man die Abschaffung der Sklaverei im Gefolge des revolutionären Frankreichs. Das war vor 225 Jahren eine Reaktion auf die Unruhen in der Karibik. Der revolutionäre Nationalkonvent in Paris beschloss am 4. Februar 1794 die Abschaffung der Sklaverei in Frankreich und den Kolonien. Es war das weltweit erste staatliche Gesetz seiner Art, das allerdings nicht konsequent umgesetzt wurde. Ein paar Worte zum Hintergrund dieses bahnbrechenden Ereignisses. Im Jahre 1791 griffen 500.000 schwarze Sklaven in der französischen Kolonie Saint-Dominique, heute Haiti, zu den Waffen. Sie brannten Plantagen und Dörfer nieder und ermordeten weiße Royalisten. Der frühere Sklave François-Dominique Toussaint Louverture, der lebte ungefähr von 1743 bis 1803, setzte sich an die Spitze der Bewegung. Daraufhin erließ die Revolutionsregierung in Paris am 4. Februar 1794 das Gesetz zur Sklavenbefreiung und ernannte Louverture zum General. Und das war der Sieg. Der erste Konsul Napoleon Bonaparte, 1769 von 1821, ließ 1802 per Gesetz die Sklaverei bestätigen, schickte eine Invasionsarmee nach Saint-Dominique und ließ Louverture verhaften. Viele französische Soldaten fielen dem Gelbfieber zum Opfer. 1803 kapitulierte der Rest der napoleonischen Armee vor dem schwarzen General Jean-Jacques Dessalines. Der lebte von 1758 bis 1806. Dieser proklamierte im Jahr 1804 dann die Unabhängigkeit Haitis und ließ sich zum Kaiser krönen. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 106. Hans Hutter nach Barcelona. Zweiter Teil. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos. Im ersten Teil hatten wir geschildert, wie der junge Schweizer Hans Hutter die verbotene Reise nach Spanien auf sich nahm, um den Kopf voller Ideale der Republik bei ihrem Kampf gegen den Faschismus Beistand zu leisten. Es ist der Spätsommer 1936. Die ersten Spanier. Ich betrachtete sie mindestens so neugierig, wie ich als Bub bei einem Seiltänzer in Oberwinterthur einen Schwarzen begafft hatte. Doch ich fühlte mich diesen Menschen sogleich vertraut. Alles, was sie machten, bewunderte ich. Elegant und geschickt tranken sie den Wein aus ihren merkwürdigen Lederbeuteln. Sie setzten diese Butter nicht so plump, wie wir die Bierflasche an die Lippen, sondern hielten sie mit ausgestrecktem Arm schräg nach oben und ließen aus einer dünnen Öffnung heraus einen winzigen Strahl genau in den geöffneten Mund schießen, ohne dass ein einziger Tropfen daneben ging. Auch die Hanfschuhe, die zwei Bauern trugen, zogen meine Aufmerksamkeit an. Viele hatten ihre Habseligkeiten in ein farbiges Tuch geknüpft, und ich dachte unwillkürlich an gewisse Illustrationen aus den Grimmschen Märchen und an die wandernden Handwerker. Männer mit sonnengebräunten, runzligen Gesichtern hatten sich farbige Tücher um die Lenden gewickelt und erinnerten mich an Alphirten, wie ich sie auf meinen Bergtouren oft angetroffen hatte. In Cerber kam ich mir wieder klein und wehrlos vor, denn ein französischer Zöllner prüfte misstrauisch meinen Pass und fragte, was ich in Spanien wolle. »Arbeiten«, sagte ich ihm und war wütend und deprimiert zugleich, dass das Volksfront Frankreich die Hilfe für das Volksfront Spanien erschwerte. Unbegreiflich für mich. Solche Leute sind eben die ewig unschuldigen Befehlsempfänger und Ausführungsorgane einer unbarmherzigen, unbelangbaren Regierungsmacht. Durch den Tunnel ging es weiter nach Portbou, wo man wegen der größeren Spurweite umsteigen musste. Ich hätte den spanischen Milizionär im blauen Überkleid, der meinen Pass verlangte, umarmen können. Dieser aber teilte meine Begeisterung nicht im geringsten. Mürrisch begleitete er mich zum Bahnhofskommandanten. An den Wänden hingen zwischen Plakaten, die für Touristenorte warben, flammende Aufrufe der Anarchisten. In der Mitte des Raumes stand ein mächtiger Tisch. Davor saß, in einem wuchtigen Lederclubsessel, der Kommandant mit dem rot-schwarzen Halstuch der Anarchisten. Wohlgenährt, etwa 50, mit dem Gesicht einer wütenden Dogge. Wichtigtuerig kramte er in einem Wust von Papieren herum. Eine großkalibrige Pistole diente als Briefbeschwerer, und in seinem Gürtel steckte ein klobiger Revolver. Genauso hatte ich einmal den mexikanischen Rebellenführer Pancho Villa im Film gesehen. Ohne sich zu erheben, fragte er mich schräg über die Schulter: »Was willst du?« »Der Republik helfen. Hast du Papiere?« Ich legte ihm den Pass und den Mitgliederausweis des Front Antifasciste von La Chaux-de-Fonds auf den Tisch. Flüchtig schaute er sich beides an und schnauzte auf Französisch: »Das genügt nicht! Wir können dich nicht hereinlassen, wenn du nicht ein Visum des spanischen Konsulats von Paris oder ein Empfehlungsschreiben eines Hilfskomitees hast.« Ich insistierte, dass ich helfen wolle und Spezialist in Autotechnik sei. »Es fehlt uns nicht an Menschen, sondern an Waffen und Munition, an Flugzeugen und an Tanks. Gerade in der Schweiz werden gute Waffen hergestellt. Sorgt dafür, dass uns Waffen geliefert werden. Helft uns in eurem eigenen Land. Hier helfen wir uns schon selbst.« »Nein, in der Schweiz kann ich euch nicht helfen. Ich bin kein Parlamentarier, habe weder Einfluss noch Verbindungen. Diejenigen, auf die ich einwirken kann, sind Gleichgesinnte, und diese helfen der Spanischen Republik, wo sie können. Einer meiner besten Freunde war während des Militäraufstandes in Barcelona und ist überzeugt, dass man geschulte Automechaniker braucht.« »Wir brauchen keine Ausländer. Spanien wird demnächst befreit sein.« »Mein Freund hat mir gesagt, dass es möglich gewesen wäre, Zaragoza einzunehmen, wenn es genügend fahrtüchtige Motorfahrzeuge gegeben hätte.« »Ja, das stimmt«, meinte der Kommandant, zunehmend freundlicher. »Spezialisten brauchen wir. Wir müssen aber sicher sein, dass sie das auch sind und politisch nicht zu unseren Feinden gehören. Wenn du eine Empfehlung eines Hilfskomitees vorlegen kannst, lassen wir dich herein, sonst nicht. Er wandte sich wieder seinen Papieren zu und bedeutete mir, den Raum zu verlassen. Betrübt schlich ich auf den Bahnsteig. Der Zug nach Barcelona setzte sich langsam in Bewegung. Die Leute in den Waggons und die im Bahnhof Zurückbleibenden sangen aus Leibeskräften »Völker höret« die Signale. Auf die Waggonwände waren dramatische Szenen aus dem Krieg gemalt. Hakenkreuzbomben, die auf brennende Häuser fallen, eine Mutter, die ihr Kind hochhält und »Helft uns« schreit. Und ich will helfen, koste es, was es wolle. Ich will nach Spanien, ich will mir die Ausweise beschaffen. Obwohl ich Frankreich erst vor 2 Stunden verlassen hatte, wurde ich in Cerbère erneut untersucht. Ich kochte vor Ärger, und da ohnehin kein Zug mehr zu erwarten war, marschierte ich, um mich zu beruhigen, eine Weile die Küste entlang. Ein scharfer Wind blies über das Meer, die Wolken jagten und zerfetzten sich, weiß schäumte die Brandung an die Felsen. Der Regen, der mir ins Gesicht peitschte, tat mir wohl. In Port-Vendres löste ich nach einer erneuten polizeilichen Überprüfung eine Fahrkarte nach Paris und fuhr nach Narbonne. Während ich dort auf den Nachtschnellzug wartete, kam ich mit einem Mann ins Gespräch, der die rot-gelb-violetten Farben der Spanischen Republik im Knopfloch trug. Er gehörte zum örtlichen Komitee und ich erzählte ihm die Geschichte von Portbou. Er war entrüstet und nannte den Kommandanten einen Dummkopf. Dann erklärte er mir, ich müsse nicht nach Paris fahren, er könne mir das Nötige hier besorgen. Das Komitee besaß einen Raum im Bahnhofsgebäude. Dort fand man, dass mein Ausweis des Front Antifascist genüge, um mich als republikanisch gesinnt zu legitimieren. Ich hätte übrigens Glück, denn noch in dieser Nacht erwachte man einen Zug mit Flüchtlingen und Ferienkindern aus dem Baskenland, der auch eine Gruppe aus Narbonne mit nach Barcelona nehme. Ich könne mich unter die Begleiter mischen und werde problemlos durchkommen. Ich wurde in einen großen Wartesaal geleitet, in dem Flüchtlinge aus dem Norden, Frauen, Kinder und alte Männer verköstigt wurden. Auf dem Boden herrschte ein wirres Durcheinander. Zwischen schlafenden Kindern und alten, auf dem Boden ausgestreckten, erschöpften Leuten lagen überall kärgliche Habseligkeiten herum. Das Elend hatte mir die Lust am Essen genommen. Eine ältere Frau mit abgearbeiteten Händen, die mich an meine Mutter erinnerte, drängte mich an einen Tisch zwischen wortkarge, schläfrig kauende Flüchtlinge. Natürlich gab es wieder Sardinen und altes, hartes Brot. Einige zigeunerähnliche Knirpse, die wach geblieben waren, schauten mir begierig zu. Ich verschenkte mein Brot und die Sardinen, glücklich, dies nicht mehr selbst essen zu müssen. Ein etwa 10-jähriges Mädchen knabberte an einer harten Brotrinde und sah mich mit der unschuldigen, neugierigen Dreistigkeit eines kleinen Kindes unverwandt an. In ihrem bereits gealterten Gesicht glänzten 2 fiebrig rote Bäcklein. Die Arme waren zerbrechlich mager. Das Mädchen musste schlimme Zeiten gewohnt sein, dass es an dieser Krume so behaglich saugen konnte. Krieg herrschte aber erst seit kurzer Zeit. Dieses Kind, wie auch manches andere, musste also schon im Frieden den Hunger gekannt haben. Die Augen dieses unterernährten Kindes widerspiegelten das Versagen der Politiker und Mächtigen der Welt. Ich schlug im Wörterbuch das Wort Hunger nach und fragte, »Hambre?« Das Mädchen schaute mich traurig an. Ich wiederholte das Wort in einer anderen Betonung und reichte ihm ein Stückchen gerber Schachtelkäse. Und hopp, schon hat es ihm ein kleiner, struppiger Bengel aus der Hand gerissen und es sich sofort in den Mund gesteckt. Das Mädchen hatte sich überhaupt nicht gewehrt. Immer noch schaute es mich wortlos an. Ich fragte wieder, »Hambre?« und streckte ihm nochmals ein Stückchen Käse zu. Eine abgehärmte, nervöse Frau tadelte nun das Kind und steckte den Käse in ihr Bündel. Auf dem Schoß hielt sie einen etwa 3-jährigen schlafenden Buben mit denselben greisenhaften Gesichtszügen. Gegen Mitternacht machte sich bleierne Müdigkeit in mir breit und ich legte mich zu den Flüchtlingen auf den Boden unter den Tisch. Der Rucksack diente mir als Kopfkissen, den neuen Regenmantel breitete ich ordentlich gefaltet über mich. Wie die anderen lag ich auf dem harten Boden des Wartesaals und verspürte jetzt selbst Hunger. Im Rucksack hatte ich noch einige Tafeln Schokolade. Diese Schokoladen wollte ich aber im Zug unter den Kindern verteilen. Die Vorfreude darauf vermochte meinen eigenen Hunger zu unterdrücken. Eine Art Glückseligkeit erfüllte mich. Ich war einer der Ihren. Wie gerne wäre ich jetzt Journalist gewesen. Ich hätte einen flammenden Artikel aufgesetzt, der den Satten die Schamröte ins Gesicht getrieben, das gewöhnliche Volk aus seiner Gleichgültigkeit gerissen und den Denkfaulen ins Gewissen geredet hätte. Das Rutschen von Stühlen, Kinderweinen, das Ächzen der alten Leute rissen mich aus dem Schlaf. Der Zug mit den Kindern aus Santander war eingefahren. Der Transportleiter war über mich unterrichtet und geleitete mich in den Kinderwaggon. Ich müsse weiter nichts tun, als aufzupassen, dass sich kein Kind aus dem Fenster lehne oder den Wagen verlasse. Der Leiter ermahnte die Kinder, dem neuen Mann brav zu gehorchen, derweil die Angehörigen des Komitees schwere Körbe mit Esswaren herbeischleppten. Es gab Balgereien und ein Höllenspektakel. Um Mitternacht setzte sich der Zug in Bewegung. Die Kinder stimmten die Internationale an und die Zurückbleibenden sangen lebhaft winkend mit. Ich war in Hochstimmung und ergriffen wie nie zuvor in meinem Leben. Um den Überblick zu haben, setzte ich mich in die Mitte des Wagens. Alsbald scharten sich die Kinder um mich und überschütteten mich mit ihren Worten. Mein Spanisch wurde zwar nicht sofort verstanden, Gebärden aber halfen nach. Um die Kinder zu beschäftigen und meinen Wortschatz zu erweitern, zeigte ich auf verschiedene Gegenstände und fragte immer wieder, ¿Qué es eso? Die Kinder waren offensichtlich stolz auf ihr Können und fragten mich immer wieder ab. So kam ich wieder nach Port Bow. Im festlich gedeckten Speisesaal wurde allen ein miserabler Kaffee serviert, den ich trotz Durst nur mit Widerwillen hinunterbrachte. Den anderen schien er aber zu schmecken. Ich würde mich noch an vieles gewöhnen müssen. Die Beaufsichtigung der Kinder wurde jetzt schwieriger. Überglücklich wieder in Spanien zu sein, wurden sie unbändig lebhaft und sangen aus Leibeskräften. Auf allen Stationen erschallten Willkommensrufe. Am meisten fiel mir das Wort UHP auf, das mir jedoch niemand erklären konnte. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 106. Hans Hutter, nach Barcelona, zweiter Teil. Eine Niemandsland-Produktion, 2019. Angaben zum Autor und Literaturhinweis. Hans Hutter wurde 1913 in Winterthur geboren. Er war Schlosser und Automechaniker. In La Chaux-de-Fonds war er Mitglied des Front Antifasciste. Ab September 1936 war er in Spanien, bei der Centuria Thälmann, dann später im Thälmann-Bataillon der 11. Internationalen Brigade. Im August 1938 kehrte er in die Schweiz zurück und wurde wegen fremden Militärdienstes zu einer bedingten Haftstrafe von 6 Monaten verurteilt. Er war Inhaber einer Autowerkstatt in Winterthur, wo er 2006 gestorben ist. Nach Barcelona und Instruktor in Madrigueras von 1996 sind Texte aus dem Buch »Spanien im Herzen – Ein Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg«, erschienen im Rotpunkt Verlag Zürich 1996. Der Spanienkrieg war für mich persönlich eine große Bereicherung. Und ich bin stolz, zu den Reihen der internationalen Brigaden gehört zu haben. Ich bin im Kirchen, doch kein Mensch. Ay, mira, Chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Das waren Grüße aus Caracas an Contrabanda FM, an die Sendung Niemandsland. Wir haben also Hörer weltweit. Nun ja, nun ist das Ultimatum abgelaufen und wir sind gespannt, ob die USA dort einen neuen Bürgerkrieg bzw. einen neuen Eroberungskrieg anzetteln. Vorbilder gibt es genug. Wir hatten den Irakkrieg, wir hatten den Libyenkrieg, wir haben Syrien, wir haben viele, viele, viele Kriege, die auf die eine oder andere Art manipuliert und angezettelt wurden. Einmal waren es Massenvernichtungswaffen, immer war natürlich ein Diktator da, der weggeschafft werden musste. Kurz ein paar Fakten und dann begrüßen wir Werner und dann beginnen wir eine kleine Debatte über Venezuela. Vor 20 Jahren begann die Bolivarische Revolution. Der ehemalige Armeeoffizier Hugo Chavez, der lebte von 1954 bis 2013, wurde am 2. Februar 1999 als Präsident Venezuelas vereidigt. Auf der Basis sozialistischer Vorstellungen startete er eine bolivarische Revolution. Chavez gewann die Wahlen mit einer Kampagne gegen die weit verbreitete Korruption und die Armut. Dabei berief er sich auf den lateinamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer Simón Bolívar. Der lebte von 1783 bis 1830. Im Jahr 1999 nahm das Volk die neue Verfassung mit, Achtung, 86% der Stimmen an. Was waren die Folgen der Bolivarischen Revolution? Ich zähle mal ein paar auf. Trotz der damals hohen Öleinnahmen finanzierte Chávez seine Reformen auf Pump. Die Binnenverschuldung Venezuelas stieg 2000 bis 2010 um mehr als das Zehnfache auf 19,3 Milliarden US-Dollar. Bei so einem reichen Land eigentlich keine Katastrophe. Die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen musste er pumpen. Die Verfassung verankert zum Beispiel das Recht auf kostenlose Bildung und medizinische Versorgung. Oh, oh, oh. Das sieht schon böse aus für die Privatisierungsfanatiker. Die Verfassung verbietet die Privatisierung des Gesundheitswesens, die Privatisierung der Bildung und der Sozialversicherungen und schreibt den Abbau des Großgrundbesitzes fest. Weitere Punkte, die den internationalen Finanzmärkten in die Augen stechen. Mit dem Preisverfall, leider beim wichtigsten Exportgut Erdöl im Zuge der fürchterlichen Kriege und auch der Manipulationen am Erdölmarkt, stürzte Venezuela in eine schwere Wirtschaftskrise. Unter Chávez' Nachfolger Nicolás Maduro, der wurde 1962 geboren, stand das und steht das politisch und sozial mittlerweile sehr tief gespaltene Land am Rand eines Bürgerkrieges. Ja, hallo Werner, guten Tag, wie geht's? Guten Morgen, ganz gut geht's. Dann will ich uns allen und nochmal allen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr wünschen. Nochmal, warum ja, das denn? Ja, noch vor 4-5 Wochen haben wir... Das war schon Februar. Ja, eben. Damals war es Januar, neues Jahr hier in Europa, das christliche neues Jahr. Und jetzt beginnt wieder ein neues Jahr, aber in China. Ah, das und, Schweinejahr. Genau, oder wie wir jetzt sehen, Schweine gibt es ja genug im Plural. Sag mal, bist du Schwein nach dem chinesischen Kalender? Oder nee, ich bin sonst ein Schwein, aber nicht nach dem chinesischen Kalender. Und weißt du, was du bist? Welche? Nee. Ich bin Drache. Du könntest Hahn sein, Hund. Das denke ich jedes Mal, wenn du mir über den Weg läufst. Gut, aber wie gesagt, wer ist jetzt das Schwein in diesem Zusammenhang? Maduro oder Trump oder der Neue da, der, wie heißt der? Guaido. Guaido, genau, der jetzt von den Rechten gepusht wird. Also wer ist das Schwein? Im Jahr des Schweins. Ja, ist eine falsche Frage. Die Frage ist, Schwein kann ja jeder sein im Jahr des Schweins. Die Frage ist, wie wird die Geschichte weitergehen? Es ist ein neuer Präzedenzfall geschaffen worden. Damals waren es ja die berüchtigten Massenvernichtungsmittel, Massenvernichtungswaffen, die es nie gab. Dann waren es wieder Ultimaten, dann gab es diese Luftsperrräume, die dann ständig überflogen wurden von der internationalen Gemeinschaft, die dann wieder moralisch die Hände hebt, klagen zum Himmel und schreit: Guckt mal, da ist ein Diktator, wir müssen diesem armen Volk jetzt Medizin bringen. Die Leute, die hier die Krankenhäuser schließen und kürzen und Lehrer entlassen und den Sozialhaushalt kippen, die gleichen Leute wollen in Venezuela den armen Leuten helfen. Da schaut doch mal einer her. Und die schreien auf: Maduro ist ein gewählter Präsident. Pedro Sanchez wurde nicht vom Volk gewählt, er wurde vom Parlament bestätigt als Kandidat. Das ist ein großer Unterschied. Und gestern Abend gab es ein Interview auf dem Kanal La Sexta, hier im spanischen Fernsehen. Da hat der berühmte Journalist Jordi Evole den Präsidenten Venezuelas, Nicolas Maduro, interviewt. Und ich habe das ganze Interview gesehen und fand es sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und Jordi Evole hat natürlich gebissen in die Waden und ins Knie und ins Schienbein und immer weiter zugebissen. Und wann wollen Sie denn Wahlen ausschreiben? Und wann gibt's denn Wahlen? Und wollen Sie denn jetzt Wahlen? Und was wird jetzt passieren? Und Nicolas Maduro hat eigentlich sehr cool reagiert. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast. Teilweise. Der hat sehr cool und sachlich Jordi die Dinge erklärt und ein bisschen den Kopf zurechtgerückt, worum es eigentlich geht. Er hat sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, staatsmännischer gegeben, als man ihn sonst oft sieht, wenn er ausflippt. Ja, er hat nicht getrampt, er hat nicht beleidigt oder beschimpft. Aber gut, ich meine, es ist ja eigentlich richtig und legitim, und es ist die Aufgabe vom Journalisten hier, wie jetzt von dem Evole, kritisch zu sein und auch von mir aus intrigante Fragen zu stellen. Ja, das war gut, das stimmt. Das muss er schon machen, und man kann diesen Evole auch nicht einschreiben in einen Punkt mehr auf dieser ganzen rechten Medienseite, die also gegen den Maduro schießen, zu denen gehört dieser Evole nicht. Ne? Aber gut, gestern Abend gab es noch, oder vorgestern Abend, zwei riesen Demonstrationen in Caracas. Und wie immer bei Demonstrationen gehen die Teilnahmezahlen ja sehr auseinander. Und jetzt in diesem Fall ging es so weit, dass die rechte Presse gesagt hat, das waren nur ganz wenige, die da dem Aufruf von Maduro Folge geleistet haben, 20 Millionen. Und die anderen, die also jetzt diesen selbst erklärten... Was, 20 Millionen? Pardon, 20.000. Ah, okay. Und der Aufruf von dem anderen, von dem selbst ernannten Nachfolger da, Guido, da reden sie, da wären bis zu einer 500.000 Leute da gewesen. Wenn du in die junge Welt reinguckst, da ist es genau umgekehrt. Ja, hier schreibt zum Beispiel Madeira Rubia, direkt aus Caracas, die sagt, dass für den Putschisten Guaido waren 10.000 auf der Straße und für Maduro waren 100.000 auf der Straße. Und sie war ja da, das muss man ja nun vielleicht anerkennen. Naja gut, also da traue ich weder den einen noch den anderen bei dieser Geschichte. In ausländischen Fernsehsendern kam das natürlich kaum vor. Hunderttausende Menschen haben am Sonnabend auf der Avenida Bolívar in der venezolanischen Hauptstadt Caracas an den 20. Jahrestag der Amtsübernahme von Hugo Chávez erinnert und gegen den laufenden Putschversuch gegen die gewählte Regierung des Präsidenten Nicolás Maduro demonstriert. In seiner Ansprache richtete Maduro einen Aufruf an seine Gegner, den Weg des Interventionismus zu verlassen. Angesichts der immer deutlicheren Drohung aus den USA und Kolumbien, die Souveränität des südamerikanischen Landes zu verletzen, forderte der Staatschef die Opposition auf: Tun Sie einen Schritt nach vorn. Hören Sie auf, nach Krieg zu schreien. Hören Sie auf, einen bereits gescheiterten Putsch zu unterstützen. Maduro sprach sich für vorgezogene Parlamentswahlen noch in diesem Jahr aus. Regulär würde die von der Opposition beherrschte Nationalversammlung erst Ende 2020 neu gewählt. Das ist ungefähr der Stand der Dinge bis jetzt. Die Frage ist, was ist der nächste Schritt? Jetzt ist das Ultimatum abgelaufen. Jetzt müssen Sie natürlich, wie man in Dortmund sagt, Butter bei die Fische tun. Jetzt müssen Sie also irgendetwas ganz Fieses machen. Sie haben schon die Konten eingefroren in England, in London. Und das ist auch wieder ein Präzedenzfall. Es gibt ja zwei Präzedenzfälle. Man kann in einem Land, wo eine unangenehme Regierung ist, einen Gegenpräsidenten aufstellen und die internationalen Konten dieses Landes einfrieren und das Geld diesem Gegenpräsidenten zufließen lassen über die Finanzmärkte. Das ist eine Strategie, die wollen Sie jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Und damit haben Sie zwei brutale, eigentlich völkerrechtswidrige und gegen jeden internationalen Vertrag verstoßende Maßnahmen ergriffen, um, wie gesagt, Ihr Nation Building zu machen, das heißt linke Präsidenten zu stürzen, linke Regierungen kaputt zu machen. Wenn es nicht mit Wahlen geht, das haben Sie ein paar Mal versucht, oder mit richtigen Putschversuchen, dann versuchen Sie es jetzt auf diese Art und die Propagandamaschine läuft, oder? Ja, ja, nicht nur die Propagandamaschine, auch schon die militärische Maschine ist angelaufen, sowohl in Venezuela wie auch von USA aus. Und auch da sieht man wieder, also diese ganze Geschichte da von diesem neuen selbsterklärten Präsidenten da, das ist koordiniert und abgestimmt mit den USA, getimed. Und jetzt werden wir sehen. Also, was ist denn eigentlich bei den USA die offizielle Ausrede, dass sie da jetzt intervenieren müssen und dass man diesen Diktator nicht hinnehmen kann? Bei anderen wissen wir es ja, ne? Saddam Hussein und so weiter, aber warum müssen die da jetzt intervenieren? Geht es jetzt wieder um Freiheit und demokratische Prinzipien oder was ist da? Also offiziell haben die das so hingebogen, Washington beruft sich auf ein Hilfeersuchen Guaidos. Das heißt, der Typ erklärt sich zum Präsidenten und ersucht die USA um Hilfe. Und dieser Hilfeaufruf wird von der US-Administration und dieser Mann wird als Präsident anerkannt. Natürlich ganz flink und flott. Und da die Einmischung der Vereinigten Staaten durch die rechtmäßige Regierung jedoch abgelehnt wird, also wäre der Grenzübertritt von US-Truppen eine völkerrechtswidrige Aggression, auf die Venezuelas Streitkräfte reagieren müssten. Es geht also um ein Hilfeersuchen und die haben auch diese Propagandageschichte mit der Medizin, haben sie ganz gut hinbekommen. Es gibt nämlich eine Provinz, die wird von der Opposition regiert, das ist eine Nordprovinz von Venezuela. Und da rechnen sie immer und machen eine große Propaganda mit der sogenannten humanitären Hilfe, die über die Grenze gebracht wird. Diese humanitäre Hilfe wird sich schnell in militärische Hilfe ausweiten. Das wissen wir als politisch denkende Menschen. Eine Ausgangsbasis dafür soll, Achtung, die kolumbianische Grenzstadt Cúcuta werden. Auf der venezolanischen Seite liegt der Bundesstaat Táchira, der von Gegner Maduros, also wie gesagt, regiert wird. Weitere Zentren für die sogenannte humanitäre Hilfe, immer in Gänsefüßchen, es wird eine militärische Hilfe sein, soll demnächst in Brasilien und auf einer namentlich nicht genannten Karibikinsel eingerichtet werden. Das heißt, die richten militärische Lager ein, um eine Art bewaffnete Truppe aufzustellen, unter Führung natürlich von Oppositionellen aus Venezuela, von Exilfreaks und Reichen und Oberschichtleuten und die werden dann reinhauen in Venezuela, das ist klar. Ja, das also ist der einer, Plan. Einer von denen, die von Trump beauftragt sind, diese Koordination da zu machen mit der Opposition in Venezuela und den USA, ist dieser Marco Rubio. Der war, glaube ich, auch schon mal Präsidentschaftskandidat in den USA. Und ist jetzt Senator, also für die Republikanische Partei in Florida. Und der hat vorgestern getwittert und sagt, den Militärs, mit denen wir in den letzten Tagen Kontakt hatten, denen sage ich, dass der Moment gekommen ist, wo man sich einschreiben muss, seinen Namen einschreiben muss auf die Seiten der Geschichte. Ja. Pompöses Blabla für alle Dummköpfe weltweit, die wirklich das Märchen von der Demokratie glauben, die nun ausgerechnet ein Trump Der ist ein Rassist, ein Machist, ein faschistoider Politiker. Ausgerechnet der soll Demokratie nach Venezuela bringen. Wer dieses Märchen glaubt, dem kann man wirklich nicht mehr helfen. Wir versuchen hier im Niemandsland Fakten, ein paar Fakten zu liefern und ein paar Zusammenhänge zu erklären, damit man die einseitige Staatspropaganda, die auch hier in den spanischen Medien unerträglicherweise immer wieder hämmert, dass Maduro zurücktreten soll, Maduro ist ein Diktator, Maduro ist öfter gewählt worden als jeder spanische Politiker in den letzten Jahren überhaupt. Sie wollen natürlich, du hast das letzte Woche so schön gesagt, sie haben drei Gründe. Das Öl und das Öl. Ja. Nee, aber sie sind ja auch Demokraten, der Trump zum Beispiel. Und dann sagt er natürlich, selbstverständlich würden wir dafür sorgen, dass das funktioniert, wenn jetzt Maduro zum Beispiel Asyl nachsuchen sollte. Muss nicht unbedingt in den USA sein, aber das wird dann schon geritzt, ne? Und ein bisschen anderer Ton dann von einem gewissen John Bolton, der ist im Sicherheitsrat von Trump, der sagt, also Maduro muss wählen. Ein Exil an irgendeinem schönen Strand. Oder Guantanamo. Oder Guantanamo. Genau. Und da sind wir beim Punkt, im Foltergefängnis von Guantanamo, wo völkerrechtswidrig Menschen einsitzen, heute noch, sagt eigentlich alles, was man über diese Clique, über diese faschistische Clique in Washington nur halten kann. Maduro und die Leute in Venezuela, die bolivarischen Führer, egal ob man mit denen nun einverstanden ist oder nicht, ob man ihre Politik toll findet oder nicht, ob man ihre Fehler anerkennen will oder nicht, egal, man muss einfach sagen, es ist die größte Schweinerei dieses neuen Jahrtausends. Denn sie werden eine neue Front aufbrechen und wir wissen, was das bedeutet. Wir wissen, wohin das führt. Es wird Flüchtlingsströme geben. Es wird Leid und Elend über die Menschen bringen. Es wird ein Land zerreißen und es wird vielleicht sogar die ganze Region in einen langjährigen, langen, langen Krieg stürzen. Vielleicht auch in einen für die Waffenkonzerne und die US-Ölindustrie lukrativen Markt natürlich. Das darf man auch nicht vergessen. Diese Leute verdienen am Elend und am Krieg der Völker. Es gibt Leute, die verdienen und werden reich und fett dabei und für die ist das eigentlich nur Business und ein Markt, ein blutiger Markt, eine Blutkirmes. Noch zwei konkrete Punkte aus diesem Interview von Jordi Evole mit Maduro. Der Evole fragt ihn also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, dann sagt er, andere, das kann, der Maduro sagt dann, das kann heute niemand mit Sicherheit sagen. Alles hängt davon ab vom Niveau des Wahnsinns und der Aggressivität des nordamerikanischen Imperiums. Und zu der Frage, wo dann auch der, ich glaube, das war ganz am Anfang des Interviews, wo der Evole sagt, ja, jetzt Sonntag ist das Ultimatum abgelaufen der Europäischen Union, damit sie Präsidentschaftswahlen ausrufen, dann sagt er, wir akzeptieren keine Ultimatums von niemandem. Das wäre ja wie wenn ich der Europäischen Union ein Ultimatum stellen würde, ich gebe ihnen sieben Tage, um die Unabhängigkeit von Katalonien anzuerkennen. Ja. Und Puigdemont als den einzig wahren Präsidenten von Katalonien auszurufen. Ja, das ist der wunde Punkt auch. Die Heuchelei und die Doppelzüngigkeit wird an solchen Punkten eigentlich völlig klar. Die Frage ist nun, was wird militärisch passieren? Sieht so aus, als würde Washington voll damit rechnen, dass die Armee sich nicht weiter hinter Maduro stellen wird, beziehungsweise hinter Maduros Regierung und irgendwann umschwenken wird. Damit rechnen sie. Die Telefone laufen natürlich heiß mit Drohungen und Versprechungen. Hat man wohl vier hochrangige Militärs abspenstig gemacht. Die vier hochrangigen Offiziere der Luftwaffe haben sich offiziell hinter die Putschisten gestellt, aber das Oberkommando der bolivarischen Streitkräfte bekräftigte noch einmal seine Treue zur Regierung. Die andere Frage ist, wie werden die Waffen und die ganzen Geschichten über die Grenze geschmuggelt? Sprengstoff für die Sprengstoffattentate, für die ganzen Geschichten, die sie jetzt vorhaben. Da wird das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine große Rolle spielen. Die sind nämlich schon mit eingespannt, sogenannte Hilfsgüter ins Land zu bringen. Nur das Rote Kreuz hat leider kein Votum, Hilfsgüter ohne die Zustimmung der Regierung ins Land zu bringen. Die Rote Kreuz-Vertreterin in den USA und Kanada, eine gewisse Alexandra Boivin, sagte der Nachrichtenagentur AP, sie habe die Regierung von Donald Trump bereits informiert, dass das Rote Kreuz in einem solchen Umfeld nur sehr begrenzt operieren könne. Diese Regierungen haben zwei sehr extreme Waffen, die Lüge und die extreme Gewalt. Das ist die Situation in Brasilien, das ist die Situation in Argentinien, das ist die Situation in Honduras und diese Situation versuchen sie in allen Ländern herzustellen, die sie nicht unter der Fuchtel haben. Vielleicht ein paar positive Sachen. In Hamburg, in Kiel, in Frankfurt, in München und in Wien kamen am Wochenende Dutzende und auch Hunderte Menschen zu Kundgebungen und Solidaritätsveranstaltungen für Venezuela zusammen. Hier in Madrid hat natürlich das Exil Venezuela mobilisiert. Das sind Leute, die seit Jahren hier in Spanien sind. Das sind Leute, die sehr viel Geld haben übrigens. Das ist kein armes Volk, das sich hier aufhält, sondern das sind reiche Leute aus der gehobenen reichen Mittelschicht. Es sind rechte Politiker, die werden von Madrid gehätschelt und die werden natürlich, sobald das Land unter ihrer Kontrolle ist, herrliche Verträge mit Repsol und den spanischen Ölkonzernen und den spanischen Firmen unterschreiben. Venezuela ist immer eine Art spanischer Wirtschaftshinterhof gewesen. Und das wollen sie wiederherstellen, diese Situation. Ernie und Bert in Guantanamo von der Punkgruppe Slime. I intend to close Guantanamo and I will follow through on that. Guantanamo will be closed. This morning I watched President Obama talking about Gitmo, right? Guantanamo Bay. Which by the way, we are keeping open. And we're going to load it up with some bad dudes, believe me. We're going to load it up. Auf einer Insel voller Animateure singt der Chor der Verdammten. Und das Zerbissene lebten die Lieder, die sie als Kinder schon kannten. Im orangen Festtagsanzug stehen sie an der Wand. Sie haben sich selber längst schon vergessen, sind nur noch Bündel aus Angst. Und Ernie und Bert haben Spaß in Guantanamo. Frag mich wieso, weshalb, warum? Ernie und Bert lachen beide nur schadenfroh. Und wer nicht fragt, bleibt dumm. In der Freizeit geht's auf Waterboard. Sie reiten auf Wellen aus Lügen. Doch auch wenn man ihnen alles sagt, sind die Wärter noch lang nicht zufrieden. Der Sack auf dem Kopf steht ihnen so gut, man hört genau zu, wie sie schreien. Berg spuckt hier wohl als erstes sein Blut und ist ein Geständnis dabei. Und Ernie und Bert haben Spaß in Guantanamo, fragen wieso, weshalb, warum. Ernie und Bert lachen beide nur schadenfroh. Und wer nicht fragt, bleibt dumm. Ernie und Bert haben Spaß in Guantanamo. Frag mich wieso, weshalb, warum. Ernie und Bert lachen beide nur schadenfroh. Und wer nicht fragt, bleibt dumm. sein Furcht und wenn ich bleib, bleib dumm. Ellie und Bert haben Spaß in Guantanamo. Frag mich wieso, weshalb, warum. Ellie und Bert lachen, weil du Schadenfurcht. Und wenn ich frag, und wenn ich frag, bleib dumm. Die Hamburger Punk-Rock-Gruppe Slime, Ernie und Bert in Guantanamo. So sieht's aus mittlerweile. Was noch, Werner? Was gibt's noch? Ja, aus Deutschland noch eine Nachricht, die ist allerdings schon ein paar Tage alt. Es gibt wieder Nachrichten von der Front und von welcher? Von der Hauptkampflinie Lohnarbeit und Kapital. Und in diesem Zusammenhang eben haben wir ja, ist ja quasi unser Dauerthema hier schon, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht. Und was dann die Gehälter der Manager anbelangt zum Beispiel, die waren in 80er Jahren noch etwa 15 Mal so hoch wie der Durchschnitt der Arbeiter oder der Mitarbeiter, sagen wir mal. Und heute 60 Mal so hoch, von 15 auf 60, vervierfacht haben sich die Gehälter im Vergleich zu den allgemeinen Gehältern. Und die DAX-Vorstände, ja, also 30.000 im Monat ist da völlig normal. Die durchschnittlichen Reallöhne der Arbeiter sind ungefähr gleich geblieben. Und was sind die Argumente der Neoliberalen dazu? Ja, wenn der so viel bezahlt bekommt, dann ist der das auch wert, ja. Und dagegen kann man nicht angehen. Das ist halt so. Ne? Wenn man das beschränken würde, dann würde dadurch das Wohl der Firma gefährdet werden. Und ist natürlich eine andere Frage, dass sie auch, wenn diese Vorstände sich irren oder schlechtes Personal darstellen, dass sie dann das auch kriegen. Na gut. Und der letzte konkrete Fall jetzt war eben dieser Dieter Zetschke, der Chef von Daimler. Also wenn du oder ich, wenn wir an unsere Rente gucken, wie hoch die ist, dazu aus Deutschland bekommen 18 Millionen Rentner und Rentnerinnen im Durchschnitt 828 Euro. Und wie viel soll der Dieter Zetschke von Daimler bekommen? 4.200. Jetzt wirst du natürlich sagen, das ist ja auch nicht so viel mehr, ne? Zwischen 800 und 4.200. Nur das Problem ist, wir bekommen das im Monat und der bekommt es jeden Tag. Jeden Tag 4.200 als kleiner Zuschuss fürs Alter. In diesem Zusammenhang auch noch eine Nachricht aus Spanien. Hier in Spanien gibt es ein Círculo Fortun, heißt er, das ist die spanische Vereinigung von Firmenchefs und aus der Industrie, also aber große. Ne? Und welches Problem haben die jetzt? Die haben sich gewandt an die Real Academia Española, die königliche Sprachakademie, wo du alles konsultieren kannst zum Thema Letras und Definition und so weiter. Und die haben sich jetzt an diese Real Academia gewandt und ob man nicht das Wort Luxus neu definieren könnte. Weil so wie es da definiert ist, das gibt so ein bisschen schlechten Eindruck. Ne? Und der Vorsitzende von diesem Círculo Fortun, Marqués de Griñón, also der Graf von Grignon, der hat gesagt, das hört sich so was an wie was den Reichen vorbehalten ist, irgendwie so ocioso, also so nach Untätigkeit, faulenzen, gar müßig gehen, riecht es ein bisschen. Und wir müssen da eine neue Definition haben. Und wie heißt das hier, Überfluss an Dingen, die notwendig sind, die nicht notwendig sind, pardon, deshalb will er das weghaben. Na gut. Und dann wendet er sich also an den Direktor der Real Academia, Dario Villanueva, und der hört sich dann also sein Problem an und sagt, naja gut, schnell wird es nicht gehen, aber wir sehen mal, was sich da machen lässt. Und dann sagte noch der andere wieder, dieser Carlos Falcó, Marqués de Grignon, was Luxus ist, ist zum Beispiel das. Da bin ich am letzten Dezember mit meiner ältesten Tochter, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, die kam zu Besuch und da haben wir auf der Terrasse vorm Haus dann mit dem ersten geernteten Öl vor unserem Haus eine Kartoffelomelette zubereitet. Das ist Luxus. Können wir uns da drauf einlassen oder nicht? Ja, das ist alles ein schönes Wortgeglaube, das der Typ da veranstaltet. Das ist lustig. Da kann er mit seine Leute beeindrucken. Nur es gibt objektive Tatbestände, die sollte man nicht versuchen umzufälschen. Das geht normalerweise in die Hose. Aber wer die Macht hat zu definieren, der hat meistens auch die Macht zu steuern und zu lenken. Das heißt, die Sprache der Herrschenden war schon immer eine Sprache, die versuchte, den Krieg als Frieden zu verkaufen, die versuchte, die Ausbeutung als eine nützliche Sache hinzustellen. Und bei diesem Luxus wird es wohl nicht anders sein. Meine Damen und Herren, es ist mittlerweile kurz nach 14 Uhr am Nachmittag an diesem leicht kühlen bis ins Kalte spielenden Wintertag hier im Zentrum. Der Himmel ist blau und wir bringen jetzt den Katastrophenblock und die kommentierten Meldungen von uns. Aber zuerst hören wir mal, was Neus uns auf Katalanisch zu erzählen hat. Neus, bitte. Niemandsland ist ein Programm in Alemany der Contrabanda FM 91.4. Que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Die Nachrichten. Die erste Meldung kommt aus München. Fürstenfeldbruck. Ein schlimmes Verbrechen ist da geschehen. Zwei junge Frauen sind am Mittwoch vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck unter Strafvorbehalt verwarnt worden, weil sie im Juni 2018 weggeworfene Lebensmittel aus dem Müllcontainer eines Supermarkts in Olching geholt hatten. Jawohl, das sogenannte Containern gilt auch als Aktionsform gegen Verschwendung als Delikt. Das Gericht sprach die Studentinnen jedoch des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls schuldig. Sie müssten aber die Geldbuße von jeweils 225 Euro nicht zahlen, wenn sie innerhalb einer zweijährigen Bewährungsfrist straffrei blieben. Das berichtete am Mittwochabend der Bayerische Rundfunk. Als Bewährungsauflage sollten sie jeweils 8 Stunden bei der örtlichen Tafel helfen, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt. So ein Quatsch. Das heißt, aus einem Wegwerfcontainer darf man es nicht nehmen, aber dann sollen sie helfen, den Armen doch wieder Lebensmittel zu geben. Das ist Deutschland. Das ist das Schildbürgerland Deutschland im Jahr 2019. Von Dummköpfen für Dummköpfe gemacht. Saudi-Arabien. Tolles meine ich im Sinne eines Tollhauses. Saudi-Arabien ist ja die brutalste Diktatur, die wahrscheinlich im Moment auf diesem Planeten regiert und herrscht. Beste Freunde von Donald Trump. Die können sich alles erlauben. Man stelle sich einfach mal vor, Nicolas Maduro habe in der Botschaft in Madrid, in der venezolanischen Botschaft in Madrid, Anweisungen gegeben, einen unbequemen Journalisten zu zerstückeln, zu zerschneiden. Seine Geheimdienstleute aus Venezuela sind eingeflogen und haben dann die Leiche in kleinen Portionen, in Köfferchen, aus dem Gebäude geschmuggelt und von diesem Burschen wurde nie mehr was gesehen. Wie hätten unsere westlichen Krokodilstränenverströmer da wohl reagiert? Hätten sie gesagt, rufen wir einen Gegenpräsidenten in Saudi-Arabien aus? Einen Gegenscheich? Eine Art Gegenscheichsklicke? 200 Gegenprinzen? Gut, sie verzeihen mir diesen harten, zynischen Ton, aber ich kann es einfach nicht fassen. Saudi-Arabien hat ein philippinisches Hausmädchen hinrichten lassen. Die 39 Jahre alte Frau sei am Dienstag wegen Mordes gehängt worden, teilte das Außenministerium der Philippinen am Donnerstag in Manila mit. Alle Versuche, ihr Leben auf diplomatischem Weg zu retten, seien gescheitert. Einzelheiten nannte das Ministerium nicht. Nach der jüngsten verfügbaren Statistik von Amnesty International wurden 2017 in Saudi-Arabien mindestens 146 Menschen hingerichtet. Eine Nachricht hier aus Barcelona. Die Fahrzeugvermittler Uber und Cabify verlassen Barcelona. Ein Aufatmen geht durch die Stadt. Zumindest bei den Taxifahrern. Die Touristen müssen natürlich ein bisschen mehr bezahlen jetzt. Die können nicht für 12 Euro von A nach B fahren, sondern müssen vielleicht 18 Euro bezahlen. Aufgrund von Einschränkungen, die durch die katalanische Regionalregierung auferlegt wurden, sei man gezwungen, den Betrieb in der spanischen Metropole von diesem Freitag an einzustellen, teilte Uber am Donnerstag auf Twitter mit. Cabify hatte eine ähnliche Information veröffentlicht. In Madrid allerdings ging am Donnerstag ein Taxifahrerstreik in den 11. Tag. Die Taxistas fordern von der Madrider Regionalregierung ähnliche Maßnahmen, wie sie die katalanischen Behörden vorige Woche beschlossen hatten. Die Madrider Regionalregierung sollte man nicht mit dem Rathaus von Madrid verwechseln. Im Rathaus von Madrid sitzt eine fortschrittliche Linke, Frau Manuela Carmena, und in der sogenannten Region Madrid sitzt die rechte Partei und die hat sich ganz klar auf die Seite der multinationalen Konzerne Cabify und Uber geschlagen. Also, demnach müssen Kunden von App-Diensten die Fahrzeuge mindestens 15 Minuten vor Abfahrt bestellen. Das hatte man in Katalonien ausgehandelt. Diese Regelung wollen die Madrider bzw. die Madrider Behörden nun nicht übernehmen. London. Nach der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament hat die EU wenig Bereitschaft für eine Nachverhandlung des Austrittsabkommens gezeigt. Die Position der Europäischen Union ist sehr eindeutig, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Mittwoch. Die Bundesregierung erklärte, die Öffnung des Vertrages stehe nicht auf der Tagesordnung. Das britische Unterhaus hatte am Dienstagabend für Nachverhandlungen zum Austrittsvertrag mit der EU gestimmt und sich gleichzeitig gegen einen harten Brexit gewandt. 317 Abgeordnete stimmten dafür, die sogenannte Backstop-Regelung für Nordirland in dem Vertrag zu ersetzen. Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte allerdings bereits kurz nach der Abstimmung am Dienstagabend bekräftigt, das Abkommen sei nicht verhandelbar. Hören wir einmal die Meldungen vom Tage in der ARD vom heutigen Montag, dem 4. Februar 2019. Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU-Staaten stellen sich hinter Guaido. Unter anderem Spanien, Frankreich und Großbritannien erkennen den venezolanischen Parlamentschef als legitimen Übergangspräsidenten an. Sie fordern ihn auf, Präsidentschaftswahlen zu organisieren. Präsident Maduro lehnt Neuwahlen ab und hatte ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten verstreichen lassen. Finanzlücke im Bundeshaushalt. Nach Informationen der Bild-Zeitung rechnet Finanzminister Scholz demnach mit knapp 25 Milliarden Euro weniger bis zum Jahr 2023. Grund seien sinkende Steuereinnahmen und gestiegene Personalkosten für Beamte. Scholz warnte vor Mehrausgaben. Warnstreik am Flughafen Hamburg. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal zu einem ganztägigen Arbeitsausstand aufgerufen. Grund sei das unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde. Mehr als 50 Flüge wurden gestrichen. Hochwasser im Nordosten Australiens hält an. Im Bundesstaat Queensland wurden mehr als 1000 Menschen in Sicherheit gebracht. Vielerorts ist die Stromversorgung unterbrochen. Heftige Regenfälle hatten die Überflutungen verursacht. Für die kommenden Tage kündigten die Behörden weitere Niederschläge an. Früherer finnischer Skispringer Matti Nykänen gestorben. Er war einer der besten Skispringer aller Zeiten. In den 80er Jahren holte er unter anderem 4 Olympiagold und gewann 4-mal den Gesamtweltcup. Nykänen wurde 55 Jahre alt. Das Wetter. Heute in der Südosthälfte abseits von Nebel und Hochnebel häufig Sonnenschein, im Nordwesten dichte Wolken und von der Nordsee her etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Antisemitische Kundgebung in Polen. Vor dem Lagertor von Auschwitz demonstrierten polnische Faschisten gegen die Invasion des Judentums, wie sie selber sich ausdrückten. Am diesjährigen Holocaust-Gedenktag hat es im südpolnischen Oświęcim zwei Veranstaltungen gegeben. Die eine fand am Sonntag unter Beteiligung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, dem israelischen und dem russischen Botschafter im Inneren des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz statt und erinnerte an die Befreiung. Die andere auf den Straßen der Stadt. Dort zogen vom Bahnhof bis zum Lagertor einige hundert Faschisten. Unter einem Transparent mit der Aufschrift "Tod made in Germany" rief Piotr Rybak, ihr Anführer, ins Megafon, Polen müsse sich von der Invasion des Judentums befreien. Die Polizei sah keinen Anlass einzugreifen, obwohl Rybak ein notorischer Antisemitist ist, der bereits für das öffentliche Verbrennen einer Puppe bestraft wurde, die einen Juden darstellte. Sie eskortierte den Zug der Rechten und notierte die Personalien von zwei Gegendemonstranten, die ein Transparent mit den Worten "Stop Faschizm" hielten. Als der Vorfall in die Medien kam, suchte die Regierung, ihn wie üblich zu bagatellisieren. Man könne doch nicht auf jede Aktion von Bescheuerten und Frustrierten reagieren. Dabei braucht man selbst bei Spitzenpolitikern der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, PIS, nicht tief zu graben, um auf antisemitische Klischees zu stoßen. Jüngstes Beispiel. Diese Woche tauchten Aufnahmen einer geschäftlichen Verhandlung von PIS-Chef Jarosław Kaczynski, der übrig gebliebene Zwilling, auf. Der begründete den Verzicht auf eine Immobilieninvestition der parteinahen Stiftung damit, dass der bürgerbewegte Aktivist Jan Spiewak, der Sohn so eines scharfzüngigen jüdischen Professors, nämlich Pavel Spiewak, Direktor des Jüdischen Historischen Instituts, von den Plänen Wind bekommen habe und sie skandalisiere. Oho, am Montag strahlte der Fernsehsender TVN24 eine Reportage aus, die zeigte, wie unter der PIS-Regierung Ermittlungen des Zentralen Ermittlungsbüros CBS, eine Art polnisches Bundeskriminalamt, gegen die Faschistenszene im nordostpolnischen Bialystok zum Erliegen gebracht worden seien. Dort hat sich eine aus Fans des lokalen Fußballvereins rekrutierte Nazi-Gang klassische Geschäftsbereiche der organisierten Kriminalität unter den Nagel gerissen. Drogenhandel, Prostitution und Türsteherdienste. Auf internen Feiern hingen Hakenkreuze und Südstaatenfahnen an der Wand. Das CBS hatte unter der Vorgängerregierung die Ermittlungen übernommen, weil die örtliche Polizei über Jahre nichts zustande gebracht hatte. Die Sendung äußerte den Verdacht, dass ihre Führung sich mit der Szene habe gutstellen wollen. Kaum seit 2015 die PIS an die Macht gekommen, habe sie den engagiertesten Ermittler abgezogen. Jetzt sind das keine Nazis mehr, sondern Patrioten, sagte einer von ihnen mit verstellter Stimme beim Sender. Und das trifft die Sache auf den Punkt. Es steht sogar in den Richtlinien des staatlichen Fernsehens, TVP, dass Fußball die moderne Form des Patriotismus sei und der Sender durch entsprechende Berichterstattung die, Achtung, Zitat, nationale Gemeinschaft fördern solle. Pragmatischer gesprochen dienen Polens militante Rechte der Regierungspartei als Handlanger bei der Einschüchterung der liberalen Opposition. Wie alljährlich beim Unabhängigkeitsmarsch im November oder in Radom, wo 2017 Angehörige der allpolnischen Jugend eine Mahnwache des Komitees zur Verteidigung der Demokratie auseinanderjagten. Obwohl Videos davon vorliegen, sah die Staatsanwaltschaft keinen Anlass zu Ermittlungen. Stattdessen bekam einer der Oppositionellen eine Vorladung wegen Beteiligung an einer Schlägerei. Ja, so sieht's mittlerweile auch in Polen aus. Ja, sag nur noch mal, woher hast du das? Aus der jungen Welt? Oder? Das war ein Artikel von Herrn Reinhard Lauterbach, der war in Poznan und der Artikel erschien vergangene Woche, genauer gesagt am 31.01.2019 auf Seite 7 in der Auslandssektion von der Tageszeitung Junge Welt. Niemandsland, 91.4 FM, Voice of the Free, that's wonderful. Bei der Frage, was passiert mit den Milliarden, mit den eingefrorenen Milliarden, die die Londoner Regierung bzw. die Bank of England, die Londoner Bank nun einbehalten hat, das ist das Geld, das gehört offiziell der Regierung Venezuelas, hören wir einmal einen Analysten, der heißt Richard Wolf und der hat dem russischen Fernsehsender RT, Russia Today, ein Interview gegeben. Und da lohnt es sich mal kurz reinzuhören, was die andere Seite eigentlich meint. Das sind Nachrichten, die bekommen wir eigentlich nicht zu hören. Wir bekommen nur die putschistenfreundlichen Meldungen mittlerweile um die Ohren gehauen. Hören wir mal rein, was da gesagt wird. Die Bank of England steht unter Druck, Venezuelas Guthaben an Juan Guaido zu übergeben. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin, Gold im Wert von 1,2 Milliarden Dollar könnte Guaido übergeben werden. Nicolas Maduro wurde der Zugang verwehrt. Laut dem Guardian hat Guaido sogar an Premierministerin Theresa May geschrieben und um die Einlagen gebeten. Die Bank of England sagt, in ihren Tresoren lagern über 400.000 Barren Gold und mindestens 165.000 Feinunzen. Wir sprechen darüber mit Richard Wolff, Wirtschaftsprofessor und Mitbegründer von Democracy at Work. Danke, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Die Bank of England enthält Maduro 1,2 Milliarden Dollar in Gold vor, wird jedoch von anderen Ländern dazu gedrängt, dieses Gold an Guaido zu übergeben. Wie denken Sie darüber? Das spottet jedem internationalen Abkommen über die Nichteinmischung in die internen Angelegenheiten anderer Länder. In den USA haben wir ein mehrjähriges Programm, um zu erfahren, ob die Russen irgendeinen Einfluss innerhalb der USA gehabt haben könnten. Und das entspräche nicht einmal annähernd dem, was die USA und vielleicht auch Britannien nun in Venezuela tun. Offener und wesentlich aggressiver als alles, das wir angeblich bei uns tolerieren können. Es ist außerordentlich. Zweitens, der Zusammenbruch Britanniens als globale Macht, der durch den Brexit schon beschleunigt wird, geht in eine neue Phase, falls diese Schlagzeilen korrekt sind. Eines der wenigen Dinge, die Britannien noch bleiben, ist es, mit London das Finanzzentrum zu haben. Man bleibt jedoch nur das Finanzzentrum, wenn man mit dem Geld anderer Leute keine Spielchen spielt. Die Venezolaner, die das Geld bei der Bank of England eingezahlt haben, bestimmen, was damit passiert. Nicht die Bank of England wählt aus, wem in Venezuela sie dieses Geld gibt. Das wird einzig in Venezuela entschieden. Und Sie können sich sicher sein, dass jede Regierung auf der Welt es sich überlegen wird, wie bisher Geld in London anzulegen, angesichts dieser politischen Manipulation mit Geld, das den Briten anvertraut worden ist. Das ist sehr gefährlich für die Welt, insbesondere aber für Britannien. Absolut, genau das ist die Frage. Wie viele Länder neben Venezuela haben noch Geld bei der Bank of England? Die Bank of England war so eine Art Schweiz. Sie hielt sich aus allem heraus und hat sich nur an die Regeln gehalten. Doch nun erlauben sie politischen Druck und sollen politische Entscheidungen treffen. Können Länder zukünftig noch irgendwo Guthaben lagern und dann darauf vertrauen, dass es dort sicher ist? Die Briten zeigen, dass der Abstieg Europas, der Abstieg der USA, aber auch der Ärger in Venezuela die Regeln des Spiels verändern. In London wird nicht mehr so gespielt wie in den letzten 200 Jahren. Das zeigt, wie ernst das Problem des Kapitalismus in diesem Land ist. Sie können offenbar nicht mehr ein neutraler Ort sein, an dem man gefahrlos sein Geld lagern kann, so wie das viele Länder tun. Sie scheinen unter der Fuchtel der USA zu stehen, die ihnen sagen, was sie bezüglich Venezuela tun sollen. Die USA haben hier komplett die Initiative übernommen. Und das signalisiert allen anderen Ländern, die Probleme mit den USA haben oder mal haben könnten, dass sie ihr Geld besser aus England und aus London abziehen. Der Ort ist nicht mehr so sicher, wie er das einmal war. Ein Brexit der anderen Art. Letzte Frage. Aus finanzieller Sicht, warum tun die USA das? Wo liegt hier der Nutzen? Oder geht es ihnen wirklich darum, den Menschen in Venezuela zu helfen, so wie die US-Regierung das sagt? Die US-Regierung hat sich noch nie darum gekümmert, was mit der Masse der Venezolaner geschieht. Zu glauben, dass ein Regime wie das von Donald Trump plötzlich sein Herz für die armen Durchschnitts-Venezolaner entdeckt, liegt weit jenseits dessen, was ein vernünftiger Mensch denken kann. Zwei Dinge gehen hier vor sich. Erstens, die Kontrolle über Venezuelas Öl, schon immer ein dringendes Thema in den USA. Zweitens, die Entfernung einer venezolanischen Regierung, die mit Kuba und revolutionären Bewegungen in Lateinamerika sympathisiert. Diesen muss die Hilfe der Venezolaner wieder entzogen werden. Und genau darum wollten wir damals Hugo Chavez loswerden. Und genau das Gleiche spielt sich auch heute wieder ab. Es ist der gleiche alte US-Imperialismus mit einem Update für das 21. Jahrhundert. Same old imperialism, just updated for the 21st century. Gibt es überhaupt eine Garantie, dass Guaido ein Alliierter der USA sein wird, sollte er die Macht erlangen? Er wird von den USA abhängen. Die wirtschaftliche und die politische Macht der Vereinigten Staaten waren auch schon das Problem für Chavez und sie sind es heute für Maduro. Wer auch immer als nächstes kommt, wird davon eingeschränkt. Guaido vertritt die Reichen, die letzten 20 Jahre der venezolanischen Geschichte nicht mögen. Sie wollen alles wieder rückgängig machen. Für Venezuela wäre das schrecklich, denn wenn die USA erst einmal das Öl haben, ist alles andere für die USA wieder so belanglos, wie es das in den vergangenen 200 Jahren schon war. Vielen Dank, Professor Wolf. Ja, das waren deutliche Worte von Herrn Professor Richard Wolf. Sobald die USA das Öl haben, ist ihnen alles andere egal. Ist ja auch klar, wir haben das ja auch gesagt, aber es ist schön, das nochmal von einem Experten bestätigt zu bekommen und auch versuchen, was wir hier im Niemandsland tun, den Menschen ein paar alternative Nachrichten, wahre Fakten zu bringen gegen die Fake News der Trump-Regierung, des Trump-Regimes und seiner Vasallen. Denn mittlerweile zeigt sich, dass doch wieder alle Trumps Vasallen sind. Die Merkel, der Sanchez, die Briten sowieso, die leben ja praktisch im politischen Dickdarm der USA seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die sind immer dabei, aber auch Frankreich und mal gucken, welche Länder sich dann noch angeschlossen haben. Polen garantiert, die machen ja immer mit. Ja, Liechtenstein wahrscheinlich auch, die Großmacht Liechtenstein. Wie der gerade gesagt hat, ne, darum geht es seit über 200 Jahren. Ganz Lateinamerika ist der Hinterhof der USA und so soll es auch bleiben in Venezuela, der dann abgesägt wurde vor 20 Jahren von Hugo Chavez. Das war doch dieser Cap, ne? Perez. Also das ist so eine Figur, so ein Paradebeispiel, was für Staatsoberhäupter die USA wollen in Lateinamerika. Korrupt, willfährig, immer bereit und genauso wie der, der von der Castro abgesägt wurde in Kuba, Batista, ne? Solche Typen brauchen sie und das soll jetzt eben wieder passieren. Die haben auch ganz klar gezeigt, dass sie sich an keine Regeln mehr halten, sobald sie mit ihren Manipulationen dann gewonnene Wahlen und über diese Wahlen dann ihre Leute in die Schaltstellen der Macht gesetzt haben, was ihnen in Brasilien gelungen ist, in Argentinien, in Venezuela nicht oder noch nicht. Da sind sie jetzt ungeduldig, die versuchen das seit 20 Jahren. Dann haben sie natürlich auch die Besessenheit, dass man die früheren Linken unbedingt bestrafen muss, in den Knast sperren muss, umlegen. Das machen sie auf kleinerer Ebene. Die großen Präsidenten können sie natürlich nicht umlegen. Die können nicht Frau Kirchner auf der Straße abknallen lassen oder Dilma Rousseff oder Lula. Aber sie können mit gefälschten und erfundenen Betrügereien und Intrigen können sie diese Leute sehr heftig schädigen und sie ins Gefängnis bringen. Kommen wir zum Thema die Beraterrepublik. Der Spiegel kam letzte Woche mit einer sehr interessanten Reportage. Die habe ich gelesen und die kann ich nur empfehlen an die Kioske. Diese Reportage heißt Die fünfte Gewalt, wie sich der deutsche Staat globalen Beraterfirmen ausliefert. Und wenn man das liest, dann fragt man sich, was wählen die Leute eigentlich noch? Die Leute, wählen die ihre Politiker? Wählen die ihre Regierung? Nein, es sind die internationalen Großberaterfirmen wie McKinsey, ein gewisser Roland Berger und viele, viele andere, die das Leben der Menschen in Deutschland und das Leben in Deutschland eigentlich bestimmen. Die organisieren und regieren nämlich überall rein. Von der Straßenmaut bis zur Asylpolitik und die verdienen Milliarden. Die Frage ist nun, die der Spiegel stellt, übernehmen sie auch die Macht? Die Reportage ist sehr lang, über viele Seiten. Ich zitiere mal ein paar kleine Auszüge. Die Firma Roland Berger zum Beispiel. Im Sommer 2018 schickte die Unternehmensberatung einen Trupp von 7 Digitalexperten nach Berlin. Sie folgten einem sogenannten Hilferuf der Bundesregierung. Noch vor dem Jahresende müsse ein Plan für die nächste Digitalisierungsrevolution her. Man brauche da nicht irgendein zusammengeschustertes Papier oder Konzept, sondern etwas Großes, eine politische Strategie. Schließlich hätten Chinesen, Amerikaner und sogar die Franzosen längst eine vorgelegt. Es ging um nichts weniger als die Zukunft des Landes, wie man so sagte, wie wir digital leben und arbeiten sollen, wie Deutschland sich noch gegen das Silicon Valley und chinesische Staatsunternehmen behaupten kann. Eine nationale Strategie müsse her, und zwar schnell, so hatte es die Bundeskanzlerin gefordert. Eine Aufgabe von solcher Dringlichkeit also, dass man sie lieber nicht den eigenen Beamten überlässt. Da weiß man ja, die sind bieder, brav und doof. Da braucht man angelsächsische Berater, Leute, die Englisch können, die einem Multinational Functional Concepts nur so auf den Tisch knallen und dann dafür Milliarden kassieren. Das ist in Deutschland passiert. Genützt hat es offensichtlich nicht viel. Der Spiegel ist hier sehr kritisch mit diesen Leuten. Die haben zum Beispiel Stadtwerke privatisiert, die haben Kita-Plätze privatisiert, die haben Kulturinstitute und Kulturförderung und Bildungsprogramme neu umgestaltet. Die haben natürlich auch versucht, Theater, wo vorher linke, wie in Berlin, linke Theaterstücke von Bertolt Brecht oder anderen aufgeführt wurde, die haben da versucht, Modeschauen reinzubringen, um diese verkrusteten alten Strategien aufzubrechen. Dann hat man da Hip-Hop-Musik aus den USA spielen lassen. Da hat man knochendürre Modelle aus Miami eingeflogen, die schwenken da mit ihren knochigen Hüften und das hat man den Leuten versucht, als das neue Art von Theater zu verkaufen. Solche Leute geben in Deutschland mittlerweile den Ton an in der Biedermeier- und Schildbürgerrepublik. In den USA hat man ein Pferd blau angemalt und dann sah man, dass in Deutschland überall die Pferde blau angemalt wurden. Und das ist ungefähr, was im Moment in Deutschland passiert. Nun, aber werden wir wieder sachlich, das war jetzt ein bisschen unsachlich, ein kleiner Gag. Wie viele solcher Hilfstruppen von McKinsey, Roland Berger, Boston Consulting, Accenture und Dutzende anderer im öffentlichen Auftrag unterwegs sind, scheint niemand genau zu wissen. Sicher ist nur, dass sie viel Geld bekommen, um Deutschland sozusagen arbeitsfähig zu halten. 3.000, 4.000, manchmal auch bis zu 12.000 Euro pro Berater, Achtung, pro Tag. Ein Berater von McKinsey bekommt also im Durchschnitt 10.000 Euro pro Tag. Das geht schnell in die Millionen. Für jedes einzelne Projekt, wohlgemerkt. Für die staatlichen Aufträge summiert sich das auf Milliarden jedes Jahr. Das schätzen Fachleute und auch die Beraterfirmen selbst. So einflussreich und allgegenwärtig sind die Consultants, dass sich die Politik die Hilfe mitunter lieber heimlich holt und manchmal auch auf unlautere Art, vorbei an Vergaberichtlinien ohne Ausschreibung. Das heißt, die kennen jemand, der jemand kennt, der kriegt dann Geld. Wie absurd das alles ist, ich kann nicht den ganzen Artikel zitieren, aber wie absurd das Ganze ist, geht schon aus der Sprache hervor, die diese Leute benutzen. Ich habe mir hier ein paar Highlights angekreuzt. Die Leute in den Ämtern dann, die so einen Berater vor die Nase gestellt kriegen, stell dir vor, du sitzt da im, sagen wir mal, Bundesamt für Migration in Bremen, in einem kleinen Büro, und auf einmal kommt ein Berater von McKinsey rein und der sagt dir Folgendes. Wir müssen jetzt die Hochlaufsteuerung der Kapazitäten des BAMF durch Transparenzschaffung über die jeweils limitierten Faktoren des Hochlaufs und Ableitung daraus resultierender Steuerungsimpulse durchführen. Das sind die Sprüche, die McKinsey in offiziellen Papieren an die Mitarbeiter weitergibt. Die BAMF-Mitarbeiter wissen manchmal nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Manche schlagen sich dann mit den Köpfen gegen die Tür. Aber auch das nützt nichts, dann sind sie ja verletzt und müssen sich krank schreiben lassen. Mitunter haben sie jedenfalls nicht viel zu sagen und mitzureden. Die bekommen einfach Befehle. Ein Mitarbeiter klagt zum Beispiel, warum stellt man nicht direkt Automaten auf, die auf Knopfdruck den Asylbescheid ausspucken? Und so weiter. Das heißt, das war ein kleiner Auszug aus diesem wirklich sehr toll geschilderten und sehr ausführlich dargestellten Beraterland Germany. Germany. Ja, weil eingangs hast du ja gesagt, die Frage ist, ob in Zukunft dann nicht mehr die Politiker oder der Staat die Entscheidungen trifft, sondern diese internationalen Beratungsfirmen. Aber ich glaube, die haben die Macht schon übernommen. Ja, das ist nicht eine Frage, wann das kommt, weil die sind ja schon seit Jahrzehnten zugange, auch in großen Firmen, Industriefirmen. Ne? Und da passiert genau das Gleiche. Ne? Und dann sind die mittleren Chargen sowohl in der öffentlichen Verwaltung wie auch in der Firma immer sehr beeindruckt über diese Sprache da, und dann wird halt irgendwie versucht, das zu machen, was die empfehlen. Die haben durchgesetzt, dass die Mitarbeiter auch, wenn sie nur unter sich sind, miteinander auf Englisch kommunizieren müssen. Das heißt, wenn auch nur rein Deutsche Abteilungen sich versammeln, werden sie gezwungen, auf Englisch miteinander zu sprechen. Dabei ist bekannt, dass 60% überhaupt kein Englisch können. Und dass auch dadurch natürlich Missverständnissen und Fehlinterpretationen Tür und Tor öffnen ist. Gut, also Schildbürgerrepublik Deutschland, Frau Merkel, das läuft alles wunderbar. Gucken wir mal, was hier in Barcelona los ist. Ich habe hier einen Blog von Barcelona-Nachrichten vorbereitet. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 4. Februar 2019. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Thema tote Zeit. Mehr als 24.700 Personen sind gestorben, hier in Katalonien, während sie auf eine, Achtung, Anerkennung ihrer Ansprüche auf Pflegehilfe gewartet haben. Über 24.700 Personen sind seit 2011 in Katalonien gestorben, während sie, wie gesagt, auf die Anerkennung ihrer Ansprüche nach dem Gesetz auf Pflegehilfe gewartet haben. Diese Zahl wurde am Mittwoch vom Ministerio de Sanidad, also vom Gesundheitsministerium, veröffentlicht. Diese Tragödie ist unter anderem das Ergebnis der langen Bearbeitungszeit der Anträge, die bis zu 6 Monaten dauern kann. Das heißt, wenn du ein krankes Familienmitglied hast, eine alte Mutter, die ist schwach, die liegt zu Hause im Bett, du hast keine Zeit, du hast vielleicht noch 2 Kinder zu versorgen, also die Frau und der Mann, und müssen arbeiten. Dann ist die Mutter nach 3 Monaten tot und der Bearbeitungszeitraum ist noch nicht abgeschöpft. Thema Feuerwehr. Nach den massiven Protesten der Feuerwehrleute in den letzten Wochen hat der Conseiller de Interior der Generalitat, ein gewisser Miguel Buch, eine Investition von 34 Millionen Euro in die Feuerwachen und die Ausrüstung der Feuerwehrleute Kataloniens versprochen. Auch soll das Personal aufgestockt werden. Wir hatten schon vor Wochen berichtet, in welchem schlechten Zustand sich die Ausrüstung vieler Feuerwachen in Katalonien befindet. Kaputte Schläuche, keine richtigen Äxte, um Türen aufzubrechen. Der Fuhrpark ist veraltet und verrostet. Thema Marke Barcelona, La Marca Barcelona. Am Mittwoch hat Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau im Verein mit der Hotelindustrie und dem Unternehmerverband der Tourismusbranche die neue Marca Barcelona vorgestellt. Ziel der Aktion ist es offiziell, da kann sich jetzt jeder drunter vorstellen, was er will. Achtung, laut Erklärung des Konsortiums von Barcelona, das Image der Stadt im Ausland zu verbessern. Vertreten waren die Organisationen GSMA, MWC, das ist der Mobile World Congress, ein gewisser John Hoffman, das ist der Begründer von Atrapalo, der war dabei, Jordi Mosch, dein Freund Werner, Vizepräsident des FC Barça und 170 Verbände und Berufsgruppen. Thema Privatpolizei. Die Opposition im Parlament von Katalonien hat den Präsidenten Quim Torra aufgefordert, Rechenschaft über den zweckfremden Gebrauch der autonomen Polizei zu privaten Wachschutz- und Leibwächterdiensten abzulegen. Torra hält sich eine sogenannte private Prätorianergarde. Es ist irre, dass die Generalitat sich nicht an den üblichen Gebrauch der Strukturen der Polizeifunktionen hält. Das erklärte ein gewisser Herr Carlos Carrizosa von der Partei Ciudadanos. Thema Hassdelikte. Die Zahl der Hassdelikte in Katalonien aus politischen Motiven heraus hat im letzten Jahr 2018 stark zugenommen. Um über 200%. 326 angezeigte sogenannte Delitos de Odio, Hassdelikte, wurden 2018 bei der Polizei angezeigt. Zum Vergleich, im Vorjahr waren es 121 Fälle. Die Zahl sei das Ergebnis der besonderen Situation in Katalonien. Und man verfüge über keine exakten Angaben, Achtung, wie viele Hassdelikte von Independentistas und wie viele von Konstitutionalisten ausgeübt würden. Das erklärte ein Sprecher des katalanischen sogenannten Innenministeriums. Die rechte PP kommt mit einem ganz harten Plan, den sie für den Wahlkampf benutzen will. Die rechte PP strebt ein Gesetz an, das, Achtung, Hausbesetzungen mit 3 Jahren Gefängnis bestrafen soll. Weiterhin sollen besetzte Wohnungen und Häuser innerhalb von 12 bis 24 Stunden geräumt werden. Dieser Plan geht auf eine Initiative des Abgeordneten Xavier García Albiol zurück und wurde von seinem Chef Pablo Casado freudig aufgegriffen. Bei einer politischen Veranstaltung am Donnerstag hier in Badalona, das ist eine Vorstadt von Barcelona, stellten die PP-Männer diese Gesetzesinitiative offiziell ihren sogenannten Wählern vor. Eine Gruppe von Anwohnern und die Plataforma de los Afectados de la Crisis, die Plattform der von der Krise Betroffenen, protestierten gegen die Initiative der PP und erklärten: Wir sind Hausbesetzer, keine Kriminellen. Auch war eine Cacerolada zu hören, das heißt eine Topfschlageaktion. Du hattest am Anfang etwas zum Neujahr gesagt. China in Barcelona. 4.500 Menschen begrüßten am Samstag im Zentrum von Barcelona das Jahr des Schweins, das nach dem chinesischen Kalender offiziell am 5. Februar beginnt. Also morgen. Bei dem Festakt waren die Bürgermeisterin Colau und ihr Vize Gerardo Pisarello anwesend. 20.000 Chinesen, chinesische Bürger, Chinesen und Chinesinnen, leben in Barcelona. Das sind nach den Italienern die zweitgrößte nicht-katalanische, also ausländische Minderheit. Und noch 2 Meldungen. Thema Renten. Ich hoffe, du warst dabei, aber ich habe dich nicht gesehen. 2.300 Rentnerinnen und Rentner demonstrierten am Samstag im Zentrum von Barcelona für menschenwürdige Renten. Die Plattform Marcha Pensionista hatte zu den Protesten aufgerufen. Eine Forderung war, den automatischen Inflationsausgleich per Gesetz festzuschreiben, damit Rentner nicht ständig reale Einbußen erleiden müssen. Und die letzte Meldung, da habe ich auch ein kleines Audio zu, das war eine Protestaktion am vergangenen Donnerstagabend hier im Zentrum von Barcelona. Nach einer Protestaktion gegen die spanische Staatsanwaltschaft wegen der Inhaftierung der katalanischen Separatistenführer kam es am Donnerstagabend bzw. in der Nacht zu Freitag zu einem Farbbeutelanschlag auf den Sitz der obersten Staatsanwaltschaft von Katalonien. Das ist die Fiscalía Superior de Catalunya. Die haben ihr Gebäude oben am Paseo de Gracia. Die Eingangshalle mit der riesigen Glastür sah danach sehr unvorteilhaft aus. Gelbe und rote Farbe verschmierte Bodentür und Wände. Die Aktion geschah im Umfeld der von den CDRs, das sind die Comités de la Defensa de la República, separatistische, könnte man sagen, Stadtteilmilizen, einberufenen Protestkundgebung am Paseo de Gracia, Ecke Diagonal. Der Verkehr war dort streckenweise zum Erliegen gekommen. Niemandsland war kurz dort. Ich habe hier nur einen ganz kleinen Bericht, den werde ich mal kurz drücken. Da hören wir mal rein und dann erkläre ich den Katastrophenblock für beendet. Es ist Freitagabend, kurz vor 20 Uhr. Ich befinde mich hier am Paseo de Gracia, Ecke Calle Provenza. Es gibt ja eine große Menschenmenge von Independentistas, von Separatisten. Wir befinden uns hier vor dem Gaudi-Haus La Pedrera. Hier gibt es zum Beispiel zu meiner Rechten sehr viel Independentista-Merchandising. Die Leute hängen sich gelbe Schals um. Ich sehe die Estelada fahren, eine Menschenmenge. Ich kann es nicht überschauen, vielleicht 500, 600 Leute. Und es geht natürlich um die gefangenen Politiker der Independentista-Bewegung, die heute nach Madrid überführt wurden, um ab Dienstag dann den Prozess gemacht zu bekommen vom obersten Gerichtshof hier in Spanien. Und wir sehen hier Transparente, da heißt es Pro Repression, Stopp die Repression, Desobediencia, Ungehorsam und Insubmission, das heißt Aufstand auch. Da vorne ist ein Lautsprecherwagen. Hey Barcelona, wie geht's euch? Ruft jemand? Und es wird heute den ganzen Abend einen Festakt geben. Es wird den ganzen Abend hier Proteste geben. Ein Rapper, der rappt hier rum und hat so eine Art Independentista-Rap. Und er rappt für die Sozialrevolution und für das unabhängige Katalonien. Und er beschwört den katalanischen Esel, El Burro Catalán. Ich stehe hier gerade hoppla auf einem frisch gemalten Protestspruch, der ist hier mitten auf die Straße gesprüht. Der heißt Libertad Presos Politics, Freiheit für die politischen Gefangenen. Und es gibt Independencia-Rufe, Unabhängigkeitsrufe. Wir haben hier das übliche Publikum. Er rappt halt, der Rapper für die Independencia klagt die falsche Demokratie an und es klingt alles sehr gut. Er rappt allerdings auf Spanisch und nicht auf Katalanisch. Es könnte sein, dass das vielleicht einigen nicht so gut gefällt. Gut, ich gebe zurück ins Studio von Contrabanda FM. Ja, das Lustige war, die gleiche Farbe. Ich stand da plötzlich in so einer Art Farbpfütze. Da hatten nämlich einige Kollegen von den CDRs, die hatten Farbbeutel dabei. Und auch diese Klischees, diese aus Plastik oder aus, die sind glaube ich aus Plastik, manche auch aus Metall, wo sie dann einfach nur die Farbe drauf spritzen und durch die Ritzen wird dann die Schrift dargestellt. Gut, Werner, wir bringen ein bisschen Musik und ja, dann kommen wir. Ach so, du wolltest noch was dazu sagen. Ja, zu dieser, das kam ja sehr schön raus, gerade bei dieser Aufnahme, diese Selbstberauschung, die da stattfindet, ne? Und jetzt ist gerade, wenn jetzt der Prozess da losgeht gegen die Politiker, ist natürlich der geeignete Moment, um die Sache wieder aufzuputschen, die Volksseele wieder anzustacheln und so. Nachdem man in den letzten Wochen oder ja den Eindruck hatte, das flaut alles ein bisschen ab. Ne? Aber gut, dann haben sie jetzt aufgerufen, gerade diese CDRs und auch ein paar kleine Mini-Gewerkschaften für nächsten Donnerstag zum Generalstreik. Also ganz Katalonien soll lahmgelegt werden, eben als Unterstützung für diese Leute, die da jetzt prozessiert werden. Und die andere Seite, wie sieht's da aus? PP, Vox, Ciudadans, diese Leute und auch PSOE, wie reagieren die? Da hast du ja gerade vorher gesagt, dass die PP jetzt wieder auftrumpft und radikaler wird, und das müssen die ja auch einfach durch den Druck, den sie seit der Wahl in Andalusien kriegen. Die haben jetzt Angst, dass sie überholt werden von dieser neuen rechtsradikalen Partei Vox und müssen sich jetzt so aufführen, dass sie eben nicht noch mehr als Schwächlinge und Feiglinge dastehen, wie sie ja von dieser Vox immer angegriffen werden. Ne? Die bezeichnen die als La derecha acomplejada, die sich nichts trauen. Aber wir von Vox, wir machen es richtig, wie das so populär ist innerhalb der extremen Rechten. Hay que hacer las cosas con dos cojones, ne? Mit zwei dicken Eiern muss man diese Sachen machen. Artikel 155 anwenden, genauso durchgreifen wie damals Franco 1936, so offen zu sagen, das ist natürlich nicht, aber das steht dahinter, ne? Und das wäre ja eigentlich ein Grund mehr, jetzt Franco so früh wie möglich auszugraben. Ne? Dann könnte man vielleicht noch feststellen, ob der, also ihr großes Idol, ob der nur ein Ei hatte oder auch zwei. Weil es gibt viele Gerüchte, die sagen, der hatte nur ein Ei. Also sofort ausgraben den Franco. Und wenn man das feststellen würde, das wäre ja wirklich dann ein Schlag ins Gesicht für die anderen, für Vox und die Leute, ja, die so drauf sind. Niemandsland en Contrabanda FM 91.4. Nuestro podcast es www.niemandsland.contrabanda.org. Wir beenden den Katastrophenblock und die Barcelona-Nachrichten. Wir haben die Zeit nicht sehr gut im Griff gehabt heute. Ich sehe das. Es ist jetzt kein Platz für ein Lied. Es kommt direkt die Kinoabteilung. Tolle Filme gab es zu sehen. Ich habe die letzte Woche zum ersten Mal einen Filmmarathon gemacht. Ich habe mir jeden Tag einen Film angeguckt. Ich habe mir alle Filme angeguckt, die bei den diesjährigen Goya-Wettbewerb nominiert waren. Einen davon möchte ich vorstellen. Ich kann aber viele empfehlen. Zum Beispiel den wunderbaren Film Carmen y Lola. Das ist ein Film von einer Frau, die heißt Arantxa Echeverria. Die hat einen sehr starken Film gedreht über zwei junge lesbische Mädchen, die im Gitano-Milieu leben und die sich auf irgendeine Art outen und dann sehr viel Not erfahren. Das sind zwei 17-jährige junge Mädels. Und dieser Film ist mit sehr viel Einfühlungsvermögen, sehr viel politischem Bewusstsein und mit sehr viel Können und tollen Schauspielern gemacht. Ein zweiten Film, der im Gitano, also im Zigeunermilieu spielt, ist der Film Entre dos Aguas, eine Halbdokumentation über zwei Brüder aus der absoluten Unterschicht im Süden von Spanien, in der Provinz Cádiz, und das Schicksal dieser Brüder wird geschildert. Dann gab es den wunderbaren Film Campeones, das war ein Film über Behinderte, die eine Basketballtruppe aufbauen Und den Film, den ich jetzt vorstellen möchte, heißt El Reino, das Königreich. Dieser Film bekam 7 Goyas am Samstagabend bei der Gala. Goya für den besten Regisseur, für den besten Hauptdarsteller, ein Goya für den besten Schnitt, auch sehr wichtig beim Film, für die beste Musik. Unter anderem, El Reino könnte man übersetzen mit das Königreich. Der Film ist ein bitterböser Streifen über die institutionalisierte Korruption hier in Spanien. Ich kann ihn dir besonders empfehlen, Werner. Es ist ein hochpolitischer Film. Der Regisseur ist Herr Rodrigo Sorogoyen. Produziert ist dieser Film von Atres Media. Und in den Hauptrollen sind klasse Schauspieler. Antonio de la Torre, sehr bekannt hier in Spanien, einer der bekanntesten Schauspieler, der spielt eine super klasse Rolle. Dann der Alt-Doyen des spanischen Films, Josep Maria Pou. Dann Nacho Fresnedo, Ana Wagener, Barbara Lenny und viele, viele andere gute Schauspieler mehr. Kurz zur Handlung. Manuel ist ein einflussreicher Vizesekretär einer nicht näher bezeichneten Partei, die sich an der Macht befindet. Der Film schildert nun aus der Perspektive dieses korrupten und skrupellosen Individuums, wie das Netz aus organisiertem Betrug, Unterschlagung, Schmiergeldeinnahmen und Steuerbetrug in seinem Innersten funktioniert. Vorgestellt wird ein Reigen an Figuren, die alle einflussreiche hohe Posten bekleiden, die alle Bescheid wissen, die alle Täter und Komplizen sind und schließlich, als die Öffentlichkeit von der Sache erfährt, mindestens einen der ihren opfern müssen. Hier zeigt sich auch der miese menschliche Charakter dieser Leute. Der wird sehr gut herausgestellt. Die Staatsanwaltschaft ist ihnen auf der Spur und es werden die schmutzigen Deals hinter den Kulissen gezeigt. Der Film ist sehr sehenswert. Das Verdienst von Sorogoyen ist meiner Meinung nach, die Korruptionsaffären in Spanien des letzten Jahrzehnts anhand dieser Geschichte exemplarisch vorzuführen, ihre Protagonisten zu schildern und die moralischen, politischen und kriminellen Verheerungen auf drastische Weise darzustellen. Es werden eigentlich sehr durchschnittliche Menschen gezeigt, die aber Macht haben, beziehungsweise Zugriff auf sehr große Geldsummen in ihren öffentlichen Ämtern. Und wir sehen, sie sind klein, feige, schäbig und hinterhältig. Eine Kaste ohne Moral und Anstand, die sich noch nicht einmal des Unrechts und der Verwüstung, die ihr Handeln auslöst, bewusst ist. Das einzig Schlimme für diese Kaste ist die Tatsache, dass ihre Machenschaften herauskommen. Eine tolle Szene, wo die Bande zusammen auf einer Yacht sitzt und einem der ihren ein Geschenk überreicht. Eine 80.000-Euro-Uhr. Goldene Uhren, Yachten und Luxuswohnungen und natürlich immer teuer Essen und Befehle erteilen. Das sind die Ziele, das ist das Paradies, das ist der Saft, in dem sich diese Durchschnittsbürger als Politverbrecher bewegen. Das ist das Höchste, was sie ohne Verdienst, ohne überhaupt eine Eigenschaft zu haben, außer kriminelle Energie an den Posten zu entwickeln, auf denen das Volk durch eine Partei sie gewählt hat, ist das ihr Verdienst. Sie betrachten das als das ihre, als ihr Verdienst, straflos klauen zu können. ¿Se arrepiente? Claro que me arrepiento. Es que en realidad no era esa la pregunta que le quería hacer. Usted dirá. ¿Quién es usted? Lo siento, pero no entiendo la pregunta. Sí, la entiendo. ¿Quién es Manuel López Vidal? El ciudadano normal. De verdad, se considera un ciudadano normal. Die Journalistin fragt den Protagonisten in einem Fernsehinterview, wer sind Sie? Und sagt, ein normaler Bürger. Und sie meinte, das verstehen sie unter einem normalen Bürger. Im Laufe des Films wird wirklich geschildert, welche kriminelle Energie dieser kleine Normalbürger entfaltet, wenn man ihnen, während sie ihre Finger, ihre Diebesfinger in den Geldtöpfen haben, wenn man ihnen da drauf klopft, dann werden sie sehr bösartig. Dann entwickeln sie wirklich fast schon bestialische und auch Mordgelüste, die der Film sehr gut schildert. Also Hut ab vor diesem Regisseur, vor den Schauspielern und natürlich vor dem Drehbuch. Ja, das war's schon fast, Werner. Hast du noch eine Sache anzubieten? Ja, Film. In letzte Woche gab es einen Film, ich glaube, den haben wir gar nicht angekündigt, bei Goethe wieder. Bruder Jakob, da weiß ich jetzt leider den Namen vom Regisseur nicht mehr. Aber sehr interessante Dokumentation. Da geht es um zwei Brüder, also einer davon ist der Regisseur selber und der andere ist sein eigener Bruder, vielleicht so um die 30 die beiden, der Regisseur ist ein bisschen älter und dieser Bruder, der ist dann irgendwie, hat er sich zum Islam, ist er zum Muslim geworden, der Bruder und die ganze Familie verstehen das alles nicht. Und dann wird er also interviewt und sagt dann, ja, auf die Frage, wie bist du zum Islam gekommen, da sagt er, ich war mit meinem Bruder, also dem Regisseur da, auf Urlaub in Marokko und da haben wir dann übernachtet und wie wir morgens aufgewacht sind, hat jemand da uns einen Koran hingelegt auf Englisch. Dann habe ich angefangen, den Koran zu lesen und auf einmal habe ich mir gedacht, ja, dann bin ich ja Muslim. Also so ist er zum Islam gekommen und dann das Interessante war, also niemand versteht es und es wird dann eben auch klar, diese Dummheit und die Naivität, die hinter jeder Religion natürlich, nicht nur hinter dem Islam steckt. Das war gut. Und dann habe ich noch einen Film gesehen im Kino, den man nicht unbedingt sich angucken muss. Das ist Churchill. Danke. Gut, wir müssen raus. Tschüss, mach's gut. Ja, eine dann schöne gehen Woche. Wir raus und sehen uns wieder nächste Woche. Nächste Woche, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, uns ein bisschen zuzuhören. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar Denkanstöße vermittelt, ein paar neue Fakten auf den Tisch gelegt und dann wären wir froh. Bis nächste Woche verbleiben wir die Mannschaft hier von Niemandsland auf 91.4 FM Kontrabanda. Tschüss, Agur, Adeu.